komm nach Haus, keiner da. Mir kommt so vor, als wenn's gestern war. Das schönste Lachen in deinem Gesicht. Du fühlst, wir haben oft geschrien, gezankt und geweint, uns wieder vertragen, uns wieder vereint. Wir hatten nicht viel, doch wir hatten uns. Du fühlst, es tut so weh, dich nicht zu sehen. Wo ist die Liebe hin? Ich kann sie nicht mehr sehen. Wo ist die Liebe hin? Ich werd's nie verstehen. Wo ist die Liebe hin? Werd ich dich wiedersehen? Wo ist die Liebe hin? Wird der Schmerz je vergehen? Schlafen, kann nichts mehr essen. Meine Bilder am Kopf lassen dich nicht vergessen. Zu viele Orte mit dir. Du fehlst. Die längsten Tage, die kürzesten Nächte, die besten Gespräche, die schönsten Momente. Das alles mit dir ist nicht mehr da. Du fehlst. Es tut so weh, dich nicht zu sehen. Wo ist die Liebe hin? Ich kann sie nicht mehr sehen. Wo ist die Liebe hin? Ich werd's nie verstehen. Wo ist die Liebe hin? Werd ich dich wiedersehen? Wo ist die Liebe hin? Wird der Schmerz je vergehen? Und kannst du mich hören? Gib mir nur ein Wort. Ich fühl mich allein, egal an welchem Ort. Mann, ich brauch dich bei mir. Lass mich nicht im Stich.